Okay, as a review, als Wiederholung from last week, we're talking about being purpose-driven. Von letzter Woche, wir sprechen über das Zweckbestimmte. It means to live according to the purposes of God in a balanced way. Es bedeutet also, dem Zweck Gottes gemäß ausgewogen zu leben. A growing church is the direct result of being a healthy church. Eine wachsende Gemeinde ist das direkte Resultat einer gesunden Gemeinde. A healthy church is the direct result of being a balanced church. Und eine gesunde Gemeinde ist das Resultat einer ausgewogenen Gemeinde. A balanced church lives by all the purposes of God. Und eine ausgewogene Gemeinde lebt nach allen Bestimmungen Gottes. Our CEG mission statement. Das Mission Statement von unserer CEG. To serve the purposes of God, or the purpose of God in our generation with joy. Es lautet, dem Zweck Gottes in unserer Generation mit Freude dienen. The five purposes. Fünf Zwecke oder Absichten to worship Gottes. God, die Anbetung Gottes, to fellowship with one another, der persönliche Austausch miteinander, to be discipled, Jüngerschaft zu erleben and to disciple, und auch zu geben, diese Number Jüngerschaft. Four, the ministry to the body of Christ, dann Punkt 4, einen persönlichen Dienst am Leib Christi ausüben. And number five, the a fourfold mission. Und der fünfte Punkt, eine vierfache Mission, to serve those first four purposes, um diesen ersten vier Bestimmungen zu dienen, by inviting people, indem wir andere Menschen einladen, introducing people, indem wir andere Menschen bekannt machen miteinander, people, indem wir sie ermutigen and involving people, und indem wir sie mit einbeziehen. This morning we'll do the first purpose. Heute werden wir uns mit diesem ersten Ziel beschäftigen, but actually for the next few weeks. Allerdings für die nächsten kommenden Wochen. So this morning we'll use the beamer. So wir werden heute auch den Beamer wieder verwenden. Purpose one, worship. Bestimmung Nummer 1 ist die Anbetung. Question. Frage. What is worship? Was ist Anbetung? I want you to turn with me to John chapter 4. Ich möchte, dass ihr zu Johannes 4 geht. I want you to look at some of these pictures on the beamer. Und ich möchte euch ein paar der Bilder hier zeigen am Beamer. It is people worshiping. Wie einfach die Leute anbeten. This is Islamic worship here. Da sieht man die Anbetung im islamischen Dienst. Another form of worship here. Hier eine Art der Anbetung. This is a whole huge stadium full of people. Es ist ein riesiges Stadion voller Leute. Worshiping the Lord. Die den Herrn anbeten. This is another form of worship in the world. People bowing down. Hier noch eine Art der Anbetung, wie die Leute sich niederbeugen. And another form yet, multicolored robes, kneeling down. Eine andere Form der Anbetung, die Kleider ganz bunt und sie knien nieder, um anzubeten. And yet, here's Christians lifting their hands to the Lord. Hier sieht man Christen, wie sie ihre Hände heben, zum Herrn hinheben. Again, believers worshiping the Lord. Wiederum Gläubige, die den Herrn anbeten. And finally, just this person here. Und dann noch dieser eine Mensch hier. So, what is worship? Also, was ist Anbetung? Let's look at John chapter 4. Schauen wir Johannes 4 an. Verses 20 to 24. In den Versen 20 bis 24. Okay, starting with verse 24. Fangen wir beim Vers 24 an. Our fathers worshipped in this mountain. Also, wir fangen beim Vers 20 an. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. And you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Next slide, please. Jesus said to her. So Jesus spricht zu ihr. Woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg nor in Jerusalem shall you worship the Father. Noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. You worship what you do not know. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. We worship what we know. Wir beten an, was wir kennen. For salvation is from the Jews. Denn das Heil ist aus den Juden. But an hour is coming. Es kommt aber die Stunde. And now is. Und ist jetzt. When the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. For such people the Father seeks to be his worshippers. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. It's amazing, huh? Schon erstaunlich, nicht God wahr? Is seeking people to be true worshippers. Gott sucht wahre Anbeter. His worshippers. Seine Anbeter. Next slide, please. God is spirit. Gott ist Geist. And those who worship him must worship in spirit and truth. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Now, there's a lot of worship in the world. Nun, es gibt viel Anbetung in der Welt. And it's directed toward God. Und diese richtet sich auf Gott. Whatever that means to that person. Was immer das auch für jeden Menschen dann bedeutet. But those who worship the God of Jesus Christ. Aber diejenigen, die den Gott von Jesus Christus anbeten, the creator of this universe, den Schöpfer dieses Universums, those who worship him must worship in spirit and truth. Die, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Next slide. This is my definition of worship. Nun meine Definition von Anbetung. The desire to be in conscious harmony with God. Das Verlangen, mit Gott in bewusster Harmonie zu sein. I think it's a pretty good definition. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Definition. I use the word desire. Ich habe dieses Wort Verlangen verwendet. Because with many people that's all it is. Weil bei vielen Leuten ist ja das nur. It doesn't go beyond that. Nur so, dass es über diese Sache nicht hinausgeht. It's just a desire. Es ist eben nur ein Verlangen, ein Wunsch. They're never in harmony with God. Sie sind aber niemals in Übereinstimmung mit Gott. And they're never in a conscious harmony with God. Sie sind niemals in einer bewussten Harmonie mit Gott. I was at a Chinese restaurant. Und ich war zum Beispiel im chinesischen Restaurant. And there was a Buddhist altar there. Da gab es einen buddhistischen Altar dort. And I said to the waitress. Und ich habe zur Kellnerin gesagt, what is this? Was ist denn das? She said, a Buddhist altar. Und sie hat gesagt, das ist ein buddhistischer Altar. I said, what do you do with it? Ich habe dann gefragt, was machen Sie she damit? Says, I pray there three times a day. Sie hat gesagt, ich bete dort dreimal am Tag. How many years? Wie viele Jahre? She said, many years. Sie hat gesagt, viele Jahre schon. I said, has Buddha ever answered you? Ich habe dann zu ihr gesagt, hat Buddha schon jemals eine Antwort gegeben? She put her head down. Sie hat dann den Kopf geneigt. And she said, not yet. Und hat gesagt, nein, noch nicht. You see, there's a desire to be in a conscious harmony with God. Also da gibt es das Verlangen, mit Gott in einem bewussten Einklang zu sein. But with much or most of the world, aber die meisten in der Welt, it's just a desire. Ist das eben nur ein Wunsch. It comes from the deepest part of their being. Das kommt aus der Tiefe ihres Herzens. But it's only a desire. Aber es ist nur ein Wunsch. The word conscious. Dieses Wort bewusst. Because its worship is more than a state of being. Anbetung ist mehr als ein bloßer Zustand des Seins. It's not something that just keeps happening while I do something else. Es geschieht nicht, dass einfach so eintritt, während ich etwas anderes tue. Worship is a state of mind. Anbetung ist ein Gesinnungszustand. It's something that's purposed in the heart. Es ist etwas, das im Herzen beabsichtigt wird. And number three, the harmony. Und dann der Punkt 3, dieser Einklang oder die Harmonie. A desire to be in a conscious harmony with God. Dieses Verlangen, in einem bewussten Einklang mit Gott zu sein. Harmony because God created us for this very reason. Harmonie, weil Gott uns ja genau für diesen Zweck bestimmt und geschaffen hat. He created us to worship him. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn anbeten. He created us for an exchange. Er hat uns geschaffen für diesen Austausch. He created us to be in his presence. Er hat uns geschaffen, damit wir in seiner Gegenwart seien. And to be very conscious of this. Und damit wir uns dessen sehr bewusst sind. I am in harmony with God. Ich lebe im Einklang mit Gott. Wow. But there's a lot of difficulties here. Aber da gibt's auch viele Schwierigkeiten hier. How can sinners be in harmony with the holy God? Wie können Sünder im Einklang mit einem heiligen Gott leben? How can a holy God be in harmony with sinners? Wie kann ein heiliger Gott im Einklang mit Sündern leben? Revelation chapter 4 verse 11. Offenbarung 4 Vers 11. We were created to worship God. Wir wurden geschaffen, um Gott anzubeten. It says, "Thou art worthy, O Lord, our Lord and our God." Da heißt es, du bist würdig, unser Herr und Gott. Worthy art thou, O our Lord and our God. Du bist würdig, unser Herr und Gott. To receive glory and honor and power. Die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. For thou didst create all things. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Screen, please. And because of thy will, they were existed and they were created. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. In the King James, this word will is pleasure. In der King James Version wird dieses Wort Wille mit Vergnügen oder Freude and for thy pleasure. Übersetzt. Also das heißt für deine Freude oder für for dein Vergnügen. For thy very pleasure. Zu deinem Wohlgefallen. Desire. Dieses Verlangen. They were created. Dafür wurden sie geschaffen. We were created for the pleasure of God. Wir wurden zum Vergnügen Gottes geschaffen. We were created to be in harmony with God. Wir wurden geschaffen, um mit Gott in Harmonie zu sein. And we sense this in our deepest being. Und wir fühlen das auch in unserem tiefsten Innersten. To come into his presence. In seine Gegenwart einzutreten. And to enjoy Psalm 16:11. Und Psalm 16:11 zu genießen. It says, "In thy presence is the fullness of joy." Da heißt es, in deiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. Fullness of joy. Fülle der Freude. When we are in his presence. Wenn wir in seiner Gegenwart sind. The fruit of that presence. Die Frucht dieser Gegenwart. Is the fruit of the Spirit. Ist die Frucht des Geistes. Love. Liebe. Joy. Freude. Peace. Frieden. Long suffering. Langmut. Kindness. Freundlichkeit. Goodness. Güte. Faithfulness. Treue. Meekness. Demut. Sanftmut, yeah. Oder Sanftmut. And self-control. Und Selbstdisziplin. This is the fruit. Das ist die Frucht. Not something we produce. Nicht etwas, was wir hervorbringen. But it's the fruit. Es ist die Frucht. It's the effect. Die Auswirkung. It's what we come into his presence to experience. Das ist es, weshalb wir in seine Gegenwart treten, um das zu erfahren. It's not something we bring into his presence. Das ist nicht etwas, was wir in seine Gegenwart hineinbringen. Produce in his presence. Oder hervorbringen in seiner Gegenwart. It's something we receive from him. Das ist etwas, was wir von ihm empfangen. It's the effect of being in his presence. Die Auswirkungen dessen, in seiner Gegenwart zu sein. Most of the religious world does not experience this. Und der Großteil der religiösen Welt erfährt solche Dinge nicht. Because there are conditions to true worship. Weil es Bedingungen gibt für die wahre Anbetung. Conditions for true worship, and Jesus mentioned what they were. Die Bedingungen für die wahre Anbetung. Jesus hat sie erwähnt. Number one. Punkt 1. For those who worship must worship in spirit and truth. Weil die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Condition one. Das ist die erste Bedingung. We must worship in spirit. Wir müssen im Geist anbeten. One scholar wrote this. Einer der Schriftgelehrten schreibt Folgendes. It means rendering homage to God in such a way. Es bedeutet, Gott solch eine Ehre zu erweisen, that the entire heart enters into the act. Dass das ganze Herz in diese Handlung eintritt. Jesus uses this word to contrast it to an external worship. Und Jesus hat dieses Wort verwendet, um es einer äußerlichen Anbetung gegenüberzustellen. Worship is not something that is outward. Aber Anbetung geschieht nicht im Äußerlichen. Worship is something from the deepest part of my being. Das geschieht von meinem Innersten, meines Wesens. When the Lord said, "Love the Lord your God with all your heart." Als der Herr gesagt hat, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. All your soul. Mit deiner ganzen Seele. All your mind. Deiner ganzen Gesinnung. All your strength. Mit deiner ganzen Kraft. He was describing worship. Da hat er die Anbetung beschrieben. Worship is something purposed in the heart. Anbetung ist etwas, was im Herzen beabsichtigt wird. In the deepest, deepest part of my being. Im allertiefsten und innersten Teil meines Seins. Worship is something I walk in through the day. Und Anbetung ist etwas, in dem ich auch während des Tages wandle. It's something the devil wants to break me from. Etwas, wovon mich der Teufel allerdings er möchte, dass ich davon wegkomme. Distract me from. Er möchte mich davon ablenken. Take away from me. Er möchte mir das wegnehmen. So that I'm not living a life of worship. So dass ich dieses Leben der Anbetung nicht lebe. When we meet together on Sunday. Wenn wir uns am Sonntag gemeinsam hier versammeln. Our outward form of worship. Unsere äußerliche Form der Anbetung. The style of music that we choose. Der Stil der Musik zum Beispiel, den wir wählen. Is only a means. Das ist bloß ein Mittel. It's only an extension. Es ist nur eine Erweiterung. But worship begins in the heart. Aber die Anbetung beginnt im Herzen. And the music that we choose. Und die Musik, die wir auswählen. We choose to lead people to this place. Wir wählen Musik aus, um sie an diesen Ort hinzuführen. If they have been distracted through the week. Wenn sie zum Beispiel während der Woche abgelenkt waren. It's something that we purpose. Das ist etwas, was wir beabsichtigen. That we come together. Dass wir hier zusammenkommen. And we are led into worship as a body. Und dass wir als Leib gemeinsam in diese Anbetung hineingeführt werden. That we are refreshed by one another. Dass wir gegenseitig voneinander erfrischt werden. That with one voice. Mit einer Stimme. That we can hear each other singing. Dass wir uns gegenseitig singen hören können. That we can make a noise. Dass wir da einen Klang erzeugen. The neighborhood can hear it. Einen Klang, den die Nachbarschaft auch hört. The children can hear it. Die Kinder können das hören. Angels can hear it. Die Engel können das hören. Everybody gets excited. Jeder wird darüber so aufgeregt. Is my wife here? Oh, what? Everybody gets excited. Also jeder ist darüber so aufgeregt. Because we're worshiping God. Weil wir Gott anbeten. But it started in the spirit. Aber es fängt im Geist an. Number one. Punkt 1. Number two. Punkt 2. We must worship in truth. Wir müssen in der Wahrheit anbeten. Many people are sincere. Viele Leute sind aufrichtig. From the very depths of their being, they want to worship God. In ihrem tiefsten Innersten wollen sie Gott anbeten. But there's two problems. Aber da gibt es zwei Probleme dabei. Either they are ignorant. Entweder sind sie unwissend. Of the true God. Unwissend in Bezug auf den wahren Gott. Or they are arrogant against the true God. Oder sie sind arrogant in Bezug auf den wahren Gott. And so they never enter into true worship. Also treten sie niemals ein in wahre Anbetung. There is a condition. Es gibt eine Bedingung. To enter into true worship. Eine Bedingung für die wahre Anbetung. The heart of worship. Im Innersten der Anbetung, im Mittelpunkt. The heart of worship. Der Mittelpunkt der Anbetung. Which is what we'll talk about next week. Und darüber werden wir die nächste Woche sprechen. The heart of worship. Der Mittelpunkt der Anbetung. We have this beautiful song we sang today. Wir haben dieses schöne Lied heute gesungen. You know why that song was written? Wisst ihr, warum dieses Lied geschrieben wurde? That song was written because the song leader. Dieses Lied wurde geschrieben, weil der Anbetungsleiter sensed that the church was not worshiping God. Gefühlt hat, dass die Gemeinde Gott nicht anbetete. They were just enjoying the music. Sie haben einfach die Musik genossen. And then the music becomes an idol. Und dann wird die Musik zu einem Götzen. Could you imagine that in a church service? Könnt ihr euch das vorstellen in einem Gottesdienst? Where you came to worship God. Wo du hinkommst, um Gott anzubeten. You are worshiping the very music that you use to worship God. dass du dort die Musik anbetest, die du verwendest, um Gott anzubeten. That's what it's all about. Darum geht's dann. It's just my instrument. Das ist einfach meine Anbetung. It's just my voice. Das ist mein Instrument, it's meine just Stimme. The thrill. Das ist einfach dieses it's just the excitement. Dieses Aufgeregtsein, dieses it's just people. Das sind einfach die Leute. This is cool. Das ist cool. We used to do this when we went to concerts. Yeah. Ja, wie yeah, wir Konzerte yeah. gemacht haben und wow. dort hingegangen Come sind. Come on, give me some guitar. All ja, komm. Ich will mehr yeah. Gitarre hören. Play that bass. All ja, right. Spiel diesen Bass. Ja. Crack those drums. Ja, zerschlag die Schlagzeuge. Let me dance. Fälle. Let me dance. Lass mich tanzen. And the song leader said. Und der Anbetungsleiter hat gesagt. Pastor. Pastor. I want to ask you something. Ich möchte dich etwas fragen. I want to stop worship for 2 months. Ich möchte jetzt aufhören, 2 Monate lang mit der Anbetung. This church knows nothing about worship. Diese Gemeinde hat keine Ahnung von Lobpreis. And he stopped it for 2 months. Und er hat das aufgehört für 2 Monate one lang. Song. Kein einziges Lied. And then he wrote that song. Und dann hat er dieses Lied geschrieben. I'm coming back to the heart of worship. Ich komme wieder zurück zum Herzen der Anbetung. Und es geht nur um dich. And that's the heart of worship. Und das steht im Mittelpunkt der Anbetung. 1. Corinthians 15, 34. 1. Korinther 15, Vers 3 und 4. Says this. Da heißt es folgendes. On the beamer, please. Christ died for our sins according to the scriptures. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften. It's all about Christ. Es geht in allem um Christus. Jesus Christ crucified is the heart of worship. Der gekreuzigte Jesus Christus steht im Mittelpunkt. That is the heart of worship. Das ist das Herzenstück Do you der know Anbetung. Why? Wisst ihr warum? Because how can a sinner Denn wie kann ein Sünder ever be in conscious harmony with a holy God? Jemals in einer bewussten Harmonie mit einem heiligen Gott leben. From the depth of his being. Und zwar in seinem tiefsten Innersten. And not feel condemned. Und sich dabei nicht verdammt fühlen. You cannot worship from the heart. Du kannst vom Herzen her nicht anbeten. A holy God. Einen heiligen Gott. Outside of the sacrifice of Jesus Christ. Außerhalb dieses Opfers von Jesus Christus. That's why the Lord said, a time is coming. Deshalb hat der Herr gesagt, die Zeit ist gekommen. And now is. Und nun ist sie hier. When true worshipers, wo eben die wahren Anbeter, will worship the Father in spirit and truth. Den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. And the Father is seeking true worshipers. Und der Vater sucht solche wahren Anbeter. The only way that I can be in a conscious harmony with God. Die einzige Art und Weise, wie ich in einer bewussten Harmonie mit Gott sein kann. And be confident there. Und mich dort zuversichtlich und wohlfühlen and kann be freely enjoying his presence. Und ganz frei seine Gegenwart empfangen und erleben kann, the presence of a holy God. Die Gegenwart eines heiligen Gottes and let my mind be filled with all the truth about him. Und meine Gedanken erfüllt sein lassen kann mit all der Wahrheit über ihn. He created this universe. Er hat dieses Universum geschaffen. He put those stars in the sky. Er hat diese Sterne dorthin getan im Himmel. He created this planet. Er hat diesen Planeten geschaffen. The sun, the moon, the stars. Den Mond, die Sterne. My fingers. Meine Finger. My eyes. Meine Augen. My ears. Meine Ohren. He created the baby and all the animals. Er hat das Baby und alle Tiere geschaffen. All the birds. Alle Vögel. Everything. Alles. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. O Herr der Herren, wie mächtig ist dein Name auf der Erde. In Psalm 8:1. Im Psalm 8:1. When I consider the heavens, the works of your fingers. Wenn ich die Himmel betrachte, die Werke deiner Hände. What is man? Was ist der Mensch? What is a man? Was ist der Mensch? That you are mindful of him. Dass du seiner gedenkst. That you care for him. Dass du dich um ihn sorgst. You have made him to rule over all the works of your hands. Du hast ihn zum Verwalter all der Dinge bestellt, die du geschaffen hast. You have made him a little lower than God. Du hast ihn ein wenig nur niedriger gemacht als Gott. Wow. And I can be filled with truth. Und ich kann von der Wahrheit erfüllt sein. And this God can be very big. Und dieser Gottsohn kann ganz riesengroß sein. Very big. Sehr groß. He knows the beginning from the end. Er kennt das Ende schon vom Anfang the her. The Alpha and the Omega. Das Alpha und das Omega. The one who works all things to the good. Derjenige, der alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt. The one who numbers the hairs on my head. Der die Haare auf meinem Kopf gezählt hat. Who knows every sparrow that falls to the ground. Der jeden Spatz kennt, der auf dem Boden fällt. And I'm in his presence. Und ich bin in seiner Gegenwart. I'm in his presence and I don't feel condemned. Ich bin in seiner Gegenwart und ich fühle mich nicht verdammt. I feel very good here. Ich fühle mich sehr gut hier. I can think about him. I can worship him. Ich kann an ihn denken, ich kann ihn anbeten. I can be completely open. Ich kann da ganz offen sein. And I feel great. Ich fühle mich großartig. My conscience doesn't condemn me. Mein Gewissen verdammt mich nicht. Because of the blood of Jesus Christ. Wegen des Blutes von Jesus Christus. Who is the very heart of worship. Der das Herzstück der Anbetung ist. Number one. Number two. Punkt 1. Punkt 2 jetzt. The cross was very graphic. Das Kreuz, das war was sehr Grafisches. Sehr, very graphic. Das war sehr grafisch, sehr dargestellt. If I took a little chimpanzee today, a little monkey, so wenn ich heute zum Beispiel einen kleinen Affen hernehme, and I said, you know what, I just want to demonstrate the cross. Und ich würde sagen, nun, ich möchte das Kreuz demonstrieren. It's just an animal. Es ist ja bloß ein Tier. We're going to crucify this little monkey today, right on stage here. Wir werden hier jetzt diesen kleinen Affen kreuzigen, da auf der Bühne. Just a monkey. Ist ja nur ein Affe. We're going to hang him right here in front of everybody. Wir werden ihn da aufhängen vor jedem. How many people would let us do it? Wie viele würden das zulassen? How many people would laugh after we did it? Wie viele würden dann lachen, nachdem wir es getan haben? Scream. Die Leute würden schreien. They would throw their chairs at us. Die würden uns die Sessel nachwerfen. They would never come back. Die würden niemals wieder they hierher kommen. Run out the door. Würden hinauslaufen. They would say, that was unbelievable. Die würden sagen, das war unglaublich. Die würden 10 Jahre lang über das sprechen. Even if it was a rat. Selbst wenn es nur eine Ratte wäre. And yet, und dennoch. And yet we forget what Jesus did. Dennoch. Wir vergessen, was Jesus gemacht hat. This is what the Lord's Supper is all about. Aber darum geht es beim Abendmahl. Don't forget me. Vergesst mich nicht. Don't forget what I did. Vergesst nicht, was ich gemacht habe. Celebrate my crucifixion until I return. Feiert meine Kreuzigung, bis ich wiederkomme. The death. Die Tiefen. Number two. Punkt the burial. Und das Begrabensein. Also der Tod und das Begrabensein. And number three. Und Punkt 3. The resurrection of Christ. Die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus Christ crucified. Der gekreuzigte Jesus Christus. Buried. Begraben. Resurrected from the dead. Er ist auferstanden von den Toten. Is the very heart of worship. Er ist im Herzen der Anbetung. He came to reconcile us to God. Er kam, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. What is our mission? Welche Mission haben wir? In 2. Corinthians 5. In 2. Korinther 5. We have a ministry of reconciliation. Wir haben einen Dienst der Versöhnung. We have a mission. Wir haben da eine Mission. And Paul said, we beg you, we beg you. Und Paulus hat gesagt, wir bitten euch, wir ersuchen euch. Be reconciled to God. Lasst euch mit Gott versöhnen. Come and worship him. Kommt und betet ihn an. This is our mission. Das ist unsere Mission. Do you know who I prayed for today during worship? Wisst ihr, für wen ich heute gebetet habe während des Lobpreises? My mailman. Für meinen Postboten. Yeah. Für meinen Briefträger. Who else would pray for him? Ja, wer würde sonst für ihn beten? The mailman. Der Briefträger. Could you imagine one day he's in heaven? Könnt ihr euch vorstellen, dass er eines Tages einmal im Himmel sein wird? And Abraham says, "Young man, give me your testimony." Und der Abraham fragt ihn dann: Junger Mann, erzähl mir du etwas von dir. Story, you want to hear my story? Was, du möchtest meine Geschichte hören? Yeah, I want to hear your story. Ja, ich möchte deine Geschichte hören. Well, I lived in Austria. Nun, ich habe in Österreich gelebt. At the turn of the around 2000. So um das Jahr 2000 herum. I was a mailman. Ich war ein Briefträger. Funniest thing happened. Ja, das ist das Lustigste dabei geschehen. I brought mail to a pastor's house. Ich habe einem Pastor Briefe gebracht. And you know what? Und wisst ihr was? He was praying for me. Er hat für mich gebetet. He was praying for me. Er hat für mich gebetet. We have a mission. Wir haben eine Mission. To invite people to worship God. Leute einzuladen zur Anbetung Gottes. To invite people to worship God in spirit and truth. Und zwar die Leute einzuladen zur Anbetung Gottes in Wahrheit und im Geist. And it's all about the message of Christ. Und es geht nur um die Botschaft von Christus. We'll just close with Hebrews 10. Wir werden mit Hebräer 10 jetzt abschließen. Verse 19, 20 through 22. Vers 19 und 20 bis 21. It says, therefore, brethren. Da heißt es, da wir nun Brüder. Since we have confidence to enter, da wir nun durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt. To enter what? Eintritt wo? Read the chapter. Nun lest das Kapitel. It's talking about the presence of God. Es geht um die Gegenwart Gottes. Since we have confidence to enter by the blood of Jesus. Da wir nun durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt. And we'll close with this thought. Und wir wollen mit diesem Gedanken jetzt abschließen. Let us draw near. So lasst uns hinzutreten. You see how it's purpose in the heart? Seht ihr, wie das eine Absicht im Herzen ist? Let us draw near. Lasst uns hinzutreten. Through Christ. Durch Christus. And this is worship. Das ist Anbetung. For us it's more than just a desire. Für uns ist es mehr als bloß ein Verlangen. It's a reality. Es ist eine Realität. The reality of a conscious harmony with God. Die Realität einer bewussten Harmonie mit Gott. And when we meet together, und wenn wir hier zusammenkommen, it just kind of crescendos up to the Lord. Dann steigt das auf wie ein Wohlklang zu Gott. Together we sing. Wir singen gemeinsam. But it's coming from the heart. Aber es kommt aus dem Herzen heraus. Hopefully. Hoffentlich. Hopefully. Hoffentlich. This is why we have a worship team. Deshalb haben wir ein Lobpreisteam. This is why we choose the songs that we choose. Deshalb wählen wir diese Lieder aus, die wir auswählen. Because we know that the devil has distracted people. Weil wir wissen, dass der Teufel die Leute ablenkt. We know that people's minds have wandered. Wir wissen, dass die Leute in ihren Gesinnungen, in Gedanken abgelenkt we sind. We want to celebrate. Wir wollen gemeinsam feiern. And then we want to concentrate together. Und dann wollen wir uns gemeinsam konzentrieren. And be edified by the person standing next to me. Und von dem, der neben mir steht, aufgebaut werden. Love this. Look at that. Oh, I want to be like that person. Oh, schau das an. Ah, oh, ich mag so wie der anbeten. Look at that one. Oh, schau dir diesen Menschen an. Oh, look at her. Schau dir sie an. Lord, where am I? Oh Herr, wo bin ich? Lord, praise you. I love ich preise dich, Herr. Yes, from the depths of my being. Ja, von meinem tiefsten Innersten. The deep calls to the deep. Das Tiefe, das streckt sich nach dem Tiefen aus. Psalm 42. Psalm 42. I love being in your presence. Ah, ich mag das. Ich liebe das, in deiner Gegenwart zu sein. Because my hands are clean. Weil meine Hände rein sind. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus Christus. And that's the confidence we have. Und diese Zuversicht haben wir. And not very many people in the world enjoy that. Und es sind nicht viele Leute in der Welt, die das genießen. But this is the first purpose of God. Aber das ist das erste Ziel Gottes. Our mission. Unsere Mission, our mission, right? Mission? Unsere Mission, yeah, is to invite people, ist es, die Leute einzuladen, to worship God, Gott anzubeten, as true worshipers, als wahre Anbeter, through Jesus Christ, durch Jesus Christus. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you today. Wir danken dir heute. For sending Jesus. Dass du Jesus gesandt hast. Thank you for seeking us. Danke, dass du nach uns Ausschau hältst. For sending someone after us. Dass du jemand uns nachschickst. So that we could enter into worship. So dass wir in diese Anbetung eintreten können. A very conscious harmony with you. In diesen bewussten Einklang mit dir. The fruit of which is joy and peace. Dessen Frucht dann die Freude ist und der Friede. And love. Und die Liebe. And so much more. Und so viele andere Sachen. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. You have not worshipped God. Und du hast Gott niemals zuvor angebetet. Like this. Auf diese Weise. Would you like to? Möchtest du es so tun? Do you believe in Jesus this morning? Glaubst du heute an Jesus? That he is the Lamb of God. Dass er das Lamm Gottes ist. That through his blood, und dass durch sein Blut there's forgiveness for sins. Die Vergebung für die Sünden da ist. Would you like to pray? Möchtest du beten? With me right now? Möchtest du jetzt mit mir beten? Something simple. Etwas ganz Einfaches. Father in heaven, Vater im Himmel, God in heaven, Gott im Himmel, be my Father. Sei mein Vater. Take away my sin. Nimm die Sünde von mir weg. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. I would like to experience your presence. Ich möchte deine Gegenwart erfahren. I would like to be a worshipper. Ich möchte ein Anbeter sein. In spirit and truth. Im Geist und in der Wahrheit. Say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Through his death. Durch seinen Tod. His burial. Durch sein Begrabensein. And his resurrection. Durch seine Auferstehung. Save me. Errette mich. Maybe there's someone else here tonight. Vielleicht ist auch jemand anderer heute hier. There's something in your life. Und vielleicht ist da etwas in deinem Leben, that's between you and the Lord. Das zwischen dir und dem Herrn steht. Let's pray tonight that God would take it away. Lasst uns heute beten, dass Gott das wegnimmt. Father in heaven, I pray for brothers and sisters here. Vater im Himmel, ich bete für Brüder und Schwestern hier. Worship is a thing of the past. Deren Anbetung in der Vergangenheit lag. There's something there. Da gab's was. Something between them and you. Da gab es etwas zwischen dir und ihnen. I pray this week, ich bete heute, diese Woche, that you would make a way, dass du einen Weg schaffst, for that thing to be removed. Dass diese Sache weggetan werden kann. Give that person wisdom. Gib diesem Menschen Mut und Weisheit. I pray. Darum bete ich.